Die neue deutsche Mentalität, die zum 9. Mal durchgeführte Langzeitstudie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit beobachtet eine Verrohung der sozialen Eliten. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die seit 2002 jährlich zunehmend für das deutsche Durchschnittsbewusstsein mit der sogenannten Heidmeier-Studie empirisch belegt wird, erreicht nun auch die Mitte bürgerlicher bzw. postbürgerlicher Normalität ein diffuses Konglomerat aus Ressentiments und Revolte, das sich im allgemeinen Sozialneid ebenso niederschlägt wie im pöbelnden Angriff auf sei es sozial, sei es individuell Schwächere. Diffus ist dies insofern Bürgerlichkeit im Sinne von Liberalität, Aufklärung, Neuhumanismus und so weiter roh wird, seine Konsistenz verliert und sich auf die Zufälligkeit individualisierter Meinung zusammenzieht, wobei sich Toleranz und Intoleranz gleichzeitig artikulieren können. Zu diskutieren ist, ob hier eine Rekonstituierung der herrschenden Eliten ideologisch stattfindet und ob sich damit ein neuer Begriff des Politischen etabliert, der nicht länger an die alten Formen der Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft gekoppelt ist. Welche Auswirkungen hat das Gefühl der Bedrohung durch die Krise auf Einstellung zu schwachen Gruppen? Wie steht es um die Solidarität in unserer Gesellschaft und welche Entwicklung zeichnet sich dabei gerade in den höheren Einkommensgruppen ab? Welches Verständnis von Gerechtigkeit gibt es? Wem wird Unterstützung zugebilligt, wem nicht? Und welche Auswirkungen hat die Ökonomisierung der Gesellschaft für Einstellung gegenüber schwachen Gruppen? Das waren die im letzten Jahr, also 2010, im Vordergrund stehenden Fragen der Langzeitstudie Gruppenbezogene Menschlichkeit seit 2002, untersucht das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, kurz IKG, an der Universität Bielefeld unter der Leitung von Wilhelm Heidmeier, Zitat Ausmaße, Entwicklung und Ursachen von Vorurteilen gegenüber unterschiedlichen Adressatengruppen. Nachgewiesen wurde in der empirischen Studie eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, nämlich die im gesellschaftlichen Bewusstsein manifeste, noch einmal Zitat, Abwertung von Menschen aufgrund von ethnischen, kulturellen oder religiösen Merkmalen, der sexuellen Orientierung, des Geschlechts, einer körperlichen Einschränkung oder aus sozialen Gründen. In der nunmehr 9. Folge der Untersuchung wurden in diesem Frühsommer 2000 Personen befragt, welche diesmal wobei diesmal besser und höher Verdienende im Fokus standen. Von diesen, so der Ausgangsbefund der Studie, wird die gegenwärtige als Finanzkrise wahrgenommene ökonomische Situation im direkten Zusammenhang mit der eigenen gesellschaftlichen Lage erfahren, als Angriff auf den individuellen Lebensstandard bzw. als Bedrohung. Reagiert wird darauf mit einer aggressiven Stimmung, die sich schließlich, wie die Studie zeigen kann, zum Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verdichtet. Dieses Syndrom besteht aus 10 Elementen, sie seien hier genannt: Sexismus, Homophobie, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Abwertung von Langzeitarbeitslosen, Abwertung von Behinderten, Abwertung von Obdachlosen, Islamfeindlichkeit und die Verteidigung von etablierten Rechten. Die Ergebnisse verweisen auf einen veränderten Sozialcharakter im bürgerlichen Milieu, schließlich auf eine drastische Veränderung des Bürgertums selbst. Es kommt zu Vorurteilen, die in ihrer Offenheit dem bürgerlichen Geist eigentlich widersprechen. Heute dienen sie allerdings unverhohlen der Besitzstandwahrung, um Privilegien zu sichern. Ohnehin ist gerade bei den Besserverdienenden die Ansicht verbreitet, weniger als ihren gerechten Anteil zu erhalten, so ein Zitat aus der Studie. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass höher verdienende Langzeitarbeitslose mit 50%, auch wieder die Studie zitiert, deutlich mehr abwerten als Befragte in niedrigeren Einkommensgruppen dies tun. Gekoppelt ist das an in den einkommensstarken Eliten mit einer deutlichen Zunahme rechtspopulistischer Einstellung, für die allerdings wiederum eine Abwendung von der parlamentarischen Demokratie und der offiziellen Parteipolitik symptomatisch ist. Insofern hat sich auch auf individuell politischer Ebene der Neoliberalismus durchgesetzt. Zitat: Insgesamt ist eine ökonomistische Durchdringung sozialer Verhältnisse zu registrieren. Sie fördert auch den Flexibilitätszwang, um aufzusteigen, zu sichern oder Abstiege zu verhindern. Führt diese Flexibilisierung nicht zum beruflichen Erfolg, hängt damit eine verstärkte Gewaltbilligung und Bereitschaft zusammen. Diese Ökonomisierung der bürgerlichen Lebensweise liquidiert das bürgerliche Selbst, gleichwohl sich das rücksichtslose, Diese Ökonomisierung der bürgerlichen Lebensweise liquidiert das bürgerliche Selbst, gleichwohl sich der rücksichtslose Egoismus weiterhin auf Werte und Normen stützt, die noch immer als bürgerlich klassifiziert werden. Die Studie spricht von Entsolidarisierung und Abwertung im Namen der Gerechtigkeit. Perfide wird damit das Leistungsprinzip gefestigt, konterkariert durch eine Ideologie, die den Anschein zunehmender Liberalität wie Libertinage erweckt. Freiheit meint dabei jedoch nicht mehr als die fehlenden Regeln bei der brachialen Durchsetzung individueller Interessen. Der Wille, den Solidarbezug zu sozial Schwächeren aufzukündigen, erscheint in einem nachgerade emphatischen Sinne der Legitimität als gerechtfertigt. So kommt man in der Studie zu dem Schluss, es mit dem Zitat Problem einer rohen Bürgerlichkeit zu tun zu haben. Das Fazit unserer Untersuchung lautet, dass wir es mit disparaten Entwicklungen zu tun haben, die von gesellschaftlichen Vergiftung durchzogen sind. Gleichwohl setzen sich die gesellschaftlichen Eliten oder sich dafür haltende Gruppen nicht nur ökonomisch durch, sondern sie verfügen ebenso medial repräsentativ über die geeigneten Mittel, diese neue Mentalität via Fernsehen, Zeitung, Internet und so weiter in Konsens zu verwandeln. Mithin muss man davon ausgehen, dass die 10 Elemente des Syndroms gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit keine Abweichung oder Ausnahmen darstellen, sondern im Durchschnittsbewusstsein sedimentiert sind und genauso zur Meinungsbildung gehören wie etwa musikalische oder kulinarische Vorlieben, Freizeitinteressen, Sexualverhalten, Weltanschauung oder Aberglaube. Das heißt, man muss sich im Klaren darüber sein, inwieweit soziale, also auf andere und ihre Lebensweise bezogene Vorurteile, gerade wenn ihnen Sozialität, also eine solidarische Humanität als Grundeinstellung fehlt, der Logik nach nicht anders funktionieren als Vorurteile oder überhaupt Urteile, die sich auf Privates beziehen. Darin besteht der konstitutive ideologische Widerspruch des bürgerlichen Charakters, der fortbesteht, auch wenn das Bürgertum längst untergegangen ist und jedes emanzipatorische Potenzial liquidiert wurde. Solange der Mensch nicht menschlich vergesellschaftet ist und die Gesellschaft nicht menschlich, spiegelt sich weiterhin in der Inkonsistenz des menschlichen Bewusstseins die Konsistenz des gesellschaftlichen Bewusstseins, zum Beispiel Beethoven ebenso zu schätzen wie die asiatische Küche, sich Christdemokrat zu nennen und gleichzeitig Ausländern mit größter Verachtung zu begegnen und die Kinder zu maßregeln etc., das geht hier zusammen. Das bildet den Hintergrund für die genaueren Ergebnisse der Heidmeier-Studie. Allgemein verzeichnet die Studie einen Anstieg von Islamfeindlichkeit und Antisemitismus, beziehungsweise, da in der Studie offenbar synonym mit diesem verstanden, Antizionismus, ein stabiles Niveau im Vergleich zum Vorjahr, das heißt also nicht viel, kann hingegen für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie Abwertung von Obdachlosen und Behinderten ausgemacht werden. Statistisch sinken schließlich Sexismus und Homophobie. Allerdings ist hier festzuhalten, dass die abnehmenden Zahlen in Bezug auf die exemplarischen Themenfelder Berufstätigkeit der Frau, Homo-Ehe zur fortschreitenden Einpassung des Einzelnen durchaus kongruent interpretiert werden können. Indes variieren auch hier die Zahlen bei den einkommensstarken Befragten, die in Bezug auf Homophobie und Sexismus eine signifikante höhere Abwertung zeigen. Gerade in diesem Bereich scheinen sich also Muster des klassischen, also patriarchal-chauvinistischen Autoritarismus zu restituieren, während sich allgemein dennoch liberale Formen des autoritären Charakters durchsetzen, ja in Anpassung an den postfordistischen Leistungsbetrieb durchsetzen müssen. Vermittelt wird dieser Solidaritätseinbruch durch die mittlerweile zahlreichen im Fernsehen und anderenorts auftretenden Ideologieproduzenten von Peter Sloterdijk und Thilo Sarrazin über Anne Will und Günter Jauch bis Katja Saalfrank. Ihnen obliegt es, die deutliche Vereisung des sozialen Klimas, so heißt es in der Studie, mit einer vermeintlichen Wärme zu überlagern. Sie sind sympathische Agitatoren sozialer Antipathien oder moderieren einfach mit Besonnenheit und Geste menschlicher Güte die akzeptierten Positionen rücksichtsloser Konkurrenz. Gleichzeitig wird von Ihnen vorexerziert, inwiefern die hohe Bürgerlichkeit nicht als Status, sondern als Haltung zu verstehen ist. Sie ist nicht exklusiv, soll auch von den sozial Schwächeren übernommen werden, denen die Abwertung eigentlich gilt. Wie gut das funktioniert, macht sich etwa darin bemerkbar, dass es keine nennenswerten Kooperationen gibt, in denen sich radikaler Widerstand gegen den Abbau des Gesundheitssystems oder gegen Hartz IV formiert. Auch hier wirkt die Macht der Integration, den gesellschaftlichen Status quo vollends anzuerkennen. Gesellschaftliche Gegenentwürfe, Utopien etc. erscheinen bestenfalls als naiver Idealismus, werden vielleicht als ästhetizistische Spielerei Künstlern zugestanden, gemeinhin aber wohl hämisch als krankhafter Realitätsentzug pathologisiert. Kritik am Kapitalismus wird nur noch in personifizierter Form ernst genommen und schon die vermeintlichen Schuldigen beim Namen zu nennen, erscheint als Lösung von Problemen, die ohnehin nur noch in der Konfrontation von einerseits moralischer Verantwortlichkeit, andererseits menschlicher Unzulänglichkeit, zum Beispiel der seinem Wesen nach egoistische Mensch und so weiter verhandelt werden. Müßig zu erwähnen, dass solche Ansichten schon immer auch zur Linken, von der Sozialdemokratie bis zu den Anarchisten gehörten und gehören. In dem unumstößlichen Einverständnis mit dem, was ist, spiegelt sich ein weiteres entscheidendes Element dieser neuen deutschen Mentalität, nämlich ihre reflexive Passivität, die stets nach dem Motto operiert: Ich mach doch gar nichts, ich sag doch bloß. Auch wenn in der Studie eine signifikante Zunahme von aggressiver Stimmung ermittelt wird, rund 34% sind zornig, heißt es, äußern sich diese Aggressionen in einer, wenn man so will, sehr bürgerlichen Zurückhaltung als passives Ressentiment. Zugleich sind sie in den Attacken vermeintlicher Gegner oder Feinde sehr unspezifisch, variabel und konfus. Es trifft die Frauen, die Faulen, die Sozialschmarotzer und die Ausländer allgemein und zusammenhanglos. Das heißt, ohne jede Notwendigkeit eines rationalen Begründungsschemas. Darüber hinaus werden auch hier keine verbindlichen, kollektivierbaren politischen Standpunkte geäußert, bleibt die politische Position die eigene Meinung. Weder ist es nötig, noch scheint es überhaupt erwünscht, dass sich hier eine Kollektivität formt. Stattdessen setzt sich auch hier ein brutaler Individualismus durch, dem zunehmend selbst die solidarischen Affekte fehlen, und zu diskutieren ist, ob sich darin nicht eine Auflösung der einmal von Max Horkheimer beschriebenen Rackets ankündigt. Passivität meint aber nicht Paralyse, sondern beschreibt einen Handlungsmodus, den Herbert Marcuse für die NS-Gesellschaft als psychologische Neutralität zusammengefasst hat. Ich zitiere: Die Menschen hassen nicht, noch lassen sie sich von leidenschaftlicher Begeisterung und Entschlossenheit fortreißen, vielmehr ist ihre Haltung durch Sachlichkeit und Gleichgültigkeit bestimmt. Auch heute noch gilt ein ähnliches Prinzip: Mitmachen, obwohl man auf Nachfrage sofort beteuern würde, nicht einverstanden zu sein und eigentlich nicht mitmachen zu wollen. Individuell konform wiederholt sich der überkommene Massenkonformismus im Wegsehen. Wegsehen ist mittlerweile die akzeptable Form von unterlassener Hilfeleistung und gehört zur Bagatellisierung der Normalität von Gewalt. Eingreifendes Handeln wird entweder den paramilitärischen Sicherheitsdiensten überlassen oder als voluntaristisches Hilfeversprechen den B-Promis überantwortet. Mit dem Slogan »Ich drück für dich« den Notruf, wenn's brenzlig wird, macht derzeit in Hamburg der Verkehrsverbund Werbung. Also nicht couragiert selbst eingreifen, um überhaupt Solidarität mit den Opfern zu zeigen und den oder die Täter zu isolieren, wie es noch vor einigen Jahren sogar von der Polizei empfohlen wurde, sondern den Staat anrufen, und zwar auf unterster Ebene, nämlich popkulturell. Insofern reklamiert die personifizierte Popkultur, also Schauspieler, Musiker, Sportler etc., Leute, die ja im Übrigen mit zu den gesellschaftlichen Eliten gehören, Anteil am Gewaltmonopol des Staates. Das verweist auf eine Verschiebung in der Funktion der Medien, die zwar ohnehin als vierte Gewalt bezeichnet werden, jedoch nicht korrektiv gegenüber den anderen drei staatlichen Gewalten fungieren, sondern dem Staat nicht nur symbolisch das Gewaltmonopol zu entziehen trachten, indem sie direkt politische Aufgaben übernehmen, und sei es nur im Hinblick auf die politische Meinungsbildung. Hinzu kommt, dass es insbesondere für Besserverdienende seit jeher selbstverständlich ist, dass sie sich einen größeren Spielraum privater Interessenswahrnehmung leisten dürfen. Heute scheinen die Medien vollends auf die spektakuläre Inszenierung dieser Privatinteressen ausgerichtet, generieren Öffentlichkeit nur noch zum Vorwand als unterhaltsame Wissensvermittlung, Infotainment, oder in völlig antiquierter Weise als Bildungsauftrag. Die Passivität verlängert sich im grundsätzlichen ambivalenten Verhältnis zur Politik. Die Studie diagnostiziert bei den Besser- und Höherverdienenden eine Demokratieentleerung und ein gestörtes Verhältnis zur regierenden Politik. Nichtsdestotrotz wird von den Eliten dafür von Volksentscheiden über Demonstrationen wie etwa gegen die Schulreform in Hamburg und dem dazugehörigen medialen Spektakel eine außerparlamentarische Form des Politischen inszeniert, die als neu bewertet werden muss. Das Politische ist zwar noch immer der Kitt, der die Gesellschaft als solche zusammenhält, Aber das konstitutive Moment hat sich mit einem konformen Individualismus verschränkt. Damit kommt es zur Situation, dass der Staat zwar noch auf der abstrakt sozialökonomischen Ebene das Gewaltmonopol behält, jedoch kulturell, ideologisch bzw. lebensweltlich Gewalt in einer neuen Unmittelbarkeit vorgeführt wird, zum Beispiel Mobbing, Lieblosigkeit, offene Drangsalierung von körperlich Schwächeren, familiärer Leistungszwang im Sinne von Emotionalisierung, Psychologisierung und Pädagogisierung etc. Die Eliten operieren jenseits von links und rechts, schließlich auch jenseits basisdemokratischer Konventionen des bürgerlichen Humanitätsideals. Sie tun dies aber mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Ein- oder Angeklagten vollkommen im Recht zu sein. Diese Legitimationsideologie zeigt sich allerdings genauso entstaatlicht wie das Bewusstsein selbst im Recht sein, heißt bloß noch asoziale persönliche Vorteile oder Eigentum zu schützen. Mag es sich in der allgemeinen Praxis, also in der alltäglichen Lebenswelt, noch nicht ganz durchgesetzt haben, so ist diese Verschränkung des Privatrechts mit öffentlichen Interessen in den politischen Talkshows längst als mögliche wie wirkliche Diskussionsposition vorgeführt. Insofern kann die ökonomistische Durchdringung sozialer Verhältnisse auch als das Gegenteil einer Entpolitisierung gedeutet werden, als Auflösung der Politik im privaten, aber sich der sozialen Funktionalität bewussten Alltagshandlung, also eine Art Verinnerlichung des Staates, eine Politisierung des Lebens. Gleichzeitig wird die alte, traditionelle Sphäre des Politischen in Kultur transformiert oder aufgelöst, wird also Politik kulturalisiert, die politische Ökonomie wird kulturell gefiltert, weshalb auch ökonomisches Handeln als Teil der Kultur oder vielmehr privaten, persönlichen Kultiviertheit erscheint. Damit ist die Phase der Industrialisierung des Bewusstseins abgeschlossen. Bewusstsein und ebenso gesellschaftliches Bewusstsein konstituiert sich postindustriell, das heißt nunmehr vollständig nach in der Kultur verfestigten medial repräsentativen Maßgaben des Management-Charakters, den Erich Fromm schon Ende der 70er als sukzessive sich durchsetzenden Sozialcharakter diagnostizierte. Er scheint heute auf der Basis einer durch Kulturalisierung abgedeckten Ökonomisierung sozialer Verhältnisse allgemein geworden zu sein, also auch für jene prägend zu sein, die beruflich keineswegs in Management oder überhaupt sogenannten Führungspositionen sind. Mit dem zur selben Zeit entwickelten Konzept der progressiven Elite hat übrigens Leo Kofler eine Fromm sehr ähnliche Gesellschaftskritik formuliert. Hier sei nur am Rande darauf hingewiesen, dass eine kritische Theorie des gegenwärtigen Gesellschaftscharakters, die etwa auch bezüglich der Ergebnisse der Heidmeier-Studien die Kritik der autoritären Persönlichkeit aktualisieren müsste, aussteht. Erforderlich wäre genau an diesem Punkt eine Verbindung von radikaler Gesellschaftskritik und poststrukturalistischer Machttheorie herzustellen, ohne das eine auf das andere blind abzuspiegeln. Zahlreiche Ansätze dafür sind fraglos vorhanden, müssen allerdings im Interesse der Kritik, das heißt weder im Interesse eines akademischen Wissenschaftsbetriebs noch im Interesse linker Befindlichkeit diskutiert werden. Wenn nun die Heidmeier-Studie in diesem Jahr gezielt nach den ideologischen Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftskrise fragt, drängt sich freilich der ohnehin kursierende Vergleich zur Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre auf. Zu untersuchen ist dabei der Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein, genauer gesagt die vermittelten Dimensionen des konkreten Lebenszusammenhangs von Sein, Bewusstsein und Unbewusstes. Denn eine ökonomische Krise, also ein Konjunkturverlauf der Wirtschaft, der als Krise wahrgenommen wird, spiegelt sich ja nicht unmittelbar gesellschaftlich ab. Im Gegenteil, was ökonomisch als Krise erscheint, kann auf der gesellschaftlichen Alltagsebene sogar eine Stabilisierung bedingen. Das heißt, die Krise in ihren verschiedenen Momenten abfedern oder kompensieren. Dies lässt sich historisch zeigen, wie die Jahre 1924 bis 1928 bedeuteten auch die Jahre 2003 bis 2008 eine Rückkehr zur Normalität. Dazu gehört die Restituierung der bereits erschütterten Kontinuitätsannahme in der Bevölkerung, nämlich die Hoffnung, dass endlich einmal alles so bleiben möge, wie es ist, ein Bedürfnis nach Ruhe, nach stationären Zuständen. Alles ein Zitat, nämlich von Peter Brückner, der das für den Sozialcharakter der Weimarer Republik so formuliert hat. Waren es aber damals vor allem die Subalternen und eine im sozialen Aufstieg sich wehende Angestelltenklasse, so ist es heute das in seiner ökonomischen Klassenposition völlig ausgehebelte Bürgertum, das sich für die soziale Statusbestimmung, also seine repräsentative Herrschaftsposition, nur noch auf vage, konturenlose Formen des symbolischen oder kulturellen Kapitals verlassen kann. Und auch dieses Kapital unterliegt dem tendenziellen Fall der Profitrate. Das heißt, es kommt zu Distinktionsverlusten statt zu Distinktionsgewinnen, zumal wenn das materielle Fundament entzogen wird. Mit der Verrohung der Bürgerlichkeit verlieren auch die Reste der bürgerlichen Kultur ihre normative Verbindlichkeit, ihre Geltungskraft. Dasselbe gilt für Bildung, Anstand, Manieren und so weiter. Individualisiert formiert sich eine Elite der besser verdienenden Angestellten, denen vorerst noch das Rückgrat einer kollektiven Kultur fehlt, nach der sie sich zumindest nominell solidarisch oder moralisch fürsorglich gerieren könnten, etwa als Volksgemeinschaft. Denn das letzte Mal, dass diese Gruppe in dieser Weise gesellschaftliches Engagement zeigte, war während des Nationalsozialismus.